Weißt du, dass der Vater keinen Stress hat? Unser Vater hat keinen Stress. Er hat noch nicht mal Stress mit dir. Weißt du, Gott und die Engel und Jesus, die feiern den Sieg, weißt du? Die feiern den Sieg. Und wir feiern mit, weißt du, wir feiern mit. Du feierst mit, du hast jeden Grund zum Feiern. Jeden Grund zum Feiern. Ich habe den Vater gesehen in einem Bild, wie er so eine Flasche schüttelt, weißt du, wie so eine Sektflasche schüttelt. Er schüttelt sie. Ja, und die Engel helfen ihm. Und wenn du dir vorstellst, du bist wie so eine Sektflasche. Und du wirst geschüttelt. Und irgendwann fängt Gott an, diesen Hebel zu drehen und löst den Korken. Und er schüttelt weiter und er hat gar keinen Stress. Er hat gar keinen Stress dabei, denn er weiß, was er in dich hineingelegt hat. Seinen Geist, weißt du? Und der will sich heute ergießen. Sein Geist will sich ergießen. Er will sich ergießen aus dir heraus. Und Gott löst die Korken. Ganz sicher, Gott löst die Korken heute Morgen. Er löst deine Blockaden heute Morgen. Er löst deine Deckelungen heute Morgen. Gott löst das heute Morgen. Er löst die Ketten. Er löst die Beschränkungen. Er lupft den Deckel. Weißt du, dass du dich ausgießen kannst in diese Welt, weil der Tod des Antichristen geschieht in einer Überflutung. Er wird einfach überflutet. Und wo ist die Überflutung in dir? Da ist eine Überflutung in dir, die heraus will. Ja? Spürst du es? Spürst du es? Spürst du es? Spürst du es? Spürst du es? Erfüll dich und gleichzeitig schüttelt er dich. Er schüttelt dich und entfernt jede Beschränkung, jeden Korken. Sag dir, die Sektkorken knallen. Die Korken knallen. Die Korken knallen heute Morgen. Weißt du, du kannst nicht immer nur gefüllt werden, irgendwann muss die Füllung mal raus. Ja. Irgendwann muss es mal raus. Ja. Ja. Und wenn du das kennst mit so einer Sektflasche, dann weißt du, wenn du, je mehr du die schüttelst, da bleibt nichts mehr drin in der Flasche, ja? Das geht alles raus, ja? Und Gott schüttelt dich heute Morgen. Er will, dass du dich ergießt. Dass du dich ergießt, dass sich sein Geist ergießt in diese Welt. Dass sein Geist durchdringt in diese Welt. Dass die Menschen berührt werden von seinem Geist. Willst du das auch, dass die Menschen berührt werden? Weißt du, wir sind der Kontaktpunkt, ja? Für die Menschen in dieser Welt zum Himmel. Wir sind der Kontaktpunkt. Ja, wenn wir für diese Kleidungsstücke beten, das ist auch ein Kontaktpunkt. Aber auch wir sind ein Kontaktpunkt für die Menschen in dieser Welt. Ja, und er schüttelt dich. Ich hab's einfach so. Er schüttelt dich heute Morgen. Weißt du, bis der Korken rausfliegt. Ja. Gott hat keinen Stress dabei, weißt du, er weiß, was in dir steckt, und er schüttelt, ja, schüttel mal mit, kannst du mal deinen Nachbarn schütteln, schüttel mal mit. Jede Verstopfung löst heute Morgen, jeden Deckel hebst, jeden Korken rausziehst, Herr. Ich danke dir, dass der Durchfluss freigemacht wird, ja, dass jede Beschränkung sich hebt. Zusammen mit euch sprechen, wenn du das auch möchtest, dass sonst der Heilige Geist wirklich entkorken darf. Sprich mir einfach nach. Vater im Himmel, ich gebe dir die Erlaubnis, jeden Deckel zu heben in meinem Leben, jeden Korken rauszunehmen, alles, was den Durchfluss behindert, zu dir, alles rauszunehmen, Herr, ich stelle mich unter deine Autorität heute Morgen. In Jesu Namen, Amen. Ja, ich habe noch einen Mann, circa 50 Jahre gesehen, mit neuerdings auftretenden Herzschmerzen. Ist da jemand hier? Oder ist jemand da? Herzschmerzen. Enge in der Brust. glaube, dass du da bist. Aber ich bete auch. Vater, ich danke dir, dass du diesen Durchfluss am Herzen jetzt frei machst, in Jesu Namen, Herr. Auch gerade, wenn du im Livestream bist, Freiheit jetzt in Jesu Namen. Vater, ich danke dir, Herr, für deinen Durchfluss, Herr, für deinen Durchfluss. Genau. Und Vater, wir geben dir auch alle unsere Krankheiten, alle Schmerzen, Vater. Ich danke dir, dass alles jetzt weggenommen wird. Jede Ursache von Krankheit weggenommen wird. Ja, ich danke dir für Freiheit. Freiheit in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und ich danke dir, dass ein tiefer Friede uns erfüllt. Ein tiefer Friede jetzt in Jesu Namen. Herr, dein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Herr, ich danke dir, dass der auf jeden Einzelnen jetzt kommt. Wenn du dieser Mann bist, ich habe das immer noch so, du hast dann viel Stress, so viele Sorgen. Komm einfach noch her zu mir. Genau, und jetzt, während du zum Platz gehst, beten wir nochmal in Sprachen, ja genau, das ist eine gute Idee, nochmal ganz, ganz fest in Sprachen beten. Vater, kala, shakala, salaba, shakala, salaba, shakala, salaba, shakala, salaba, shakala, salaba, Ja, und ich bete jetzt, dass das Wort einfach durchdringt heute Morgen, die Predigt einfach jedes Herz berührt und freischießt in Jesu Namen. Und während du jetzt auf den Platz gehst, oh, ihr seid ja schon alle weg, sag mal zu deinen Nachbarn, gut, dass du frei bist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Nehmt schnell die Plätze ein und streckt nochmal eure Hände einfach in die Herrlichkeit Gottes, in diesen Raum der Herrlichkeit Gottes. Weißt du, da ist ein Raum, der über allen Räumen ist, und dieser Raum ist der Raum der Herrlichkeit Gottes. Und von dort kommt Klarheit, und von dort kommt Reden Gottes, und von dort kommt Präzision, und von dort kommt einfach der Fluss, der direkt von Gott ausgeht. Also verbinde dich einfach mal mit diesem Strom. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, heute Morgen, Herr, dass dieser Raum über allen Räumen geöffnet ist, Herr. Dieser Raum der Herrlichkeit geöffnet ist, Herr, über allen Räumen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass wir freien Zugang haben, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Jesus, dass du durch dein Blut den Preis bezahlt hast und dass wir freien Zugang haben in den Raum der Herrlichkeit Gottes, da, wo nichts anderes mehr hinkommt, da, wo kein Dämon, kein negativer Gedanke, kein Symptom, kein Gefühl, nichts mehr, was nicht von Gottes mehr hinkommt. Halleluja, Herr. Wir verbinden uns mit dieser Dimension, wir verbinden uns mit dieser Klarheit, wir verbinden uns mit diesem Raum. Danke, Heiliger Geist, dass du von dort her zu uns redest, Herr, und dass du uns von dort her dienst, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Oh, ich danke dir, Heiliger Geist. Oh, ich danke dir, Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke für deine Engel, die hier sind im Raum, Herr. Danke, dass deine Engel uns dienen. Danke, Herr, dass der ganze Himmel, Herr, dein Wort unterstützt, Herr, um uns zu erheben, Herr, auf die Ebene, für die Jesus uns erhoben hat, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für den Raum der Klarheit, Herr. Danke, Herr, für den Raum der Herrlichkeit, Herr. Wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Ich möchte heute Morgen ein bisschen darüber zu euch sprechen. Wir hatten ja letztes Wochenende, Pfingstwochenende, und da war unser Motto: freier Durchfluss. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn: freier Durchfluss. Freier Durchfluss. Und ich möchte gern heute Morgen ein bisschen darüber sprechen, wie du dauerhaft in freiem Durchfluss leben kannst. dauerhaft im freien Durchfluss für die Herrlichkeit Gottes. Freier Durchfluss für die Kraft Gottes. Freier Durchfluss. Sag nochmal, freier Durchfluss. Halleluja. Aber zum Anfang möchte ich, ich glaube, ihr braucht es noch, ich möchte noch zwei Witze erzählen oder drei. Halleluja. Halleluja. Aber heute geht es wird es ein bisschen gehen um Leben im Geist, und dazu passen die Witze ganz gut. Leben im Geist versus Leben im Fleisch und Ähnliches. Also, ein Ehepaar in den 60ern spaziert am Strand entlang, um den Sonnenuntergang zu bewundern. Dann erscheint den beiden ein Engel. Es ist jetzt nicht theologisch korrekt oder so, also es ist jetzt nicht alles biblisch, aber da erscheint ein Engel, ja, also das ist biblisch, das Engel erscheint. Aber der Engel, der sagt zu den beiden, hey, jeder von euch hat einen Wunsch frei, den ich euch erfüllen werde. Und die Frau sagt zu dem Engel, ich möchte gern eine Weltreise um die Welt machen, eine Segeltour um die ganze Welt. Schick mich auf eine Kreuzfahrt erster Klasse. Bumm, macht's. Hat sie schon die Tickets in der Hand. Zwei Tickets für sie und für ihren Mann, für die Weltreise in der Hand. Der Engel wendet sich an den Ehemann und fragt den Ehemann, und für dich, was möchtest du? Der Ehemann schaut zu seine Frau an und dann sagt er, geht er so ein bisschen näher ran, flüstert ihm so zu und sagt, ich möchte gern eine Frau haben, die 30 Jahre jünger ist als ich. Boom, macht's. Schon ist er 90. Halleluja. Halleluja. Preist du das? Glory. Sag zu deinem Nachbarn, geschieht ihm recht. Okay. Halleluja. Um dauerhaft im freien Durchfluss des Heiligen Geistes zu leben, ist es wichtig, dass wir verstehen, dass es verschiedene Ebenen gibt, auf denen wir als Christen leben können, beziehungsweise mit denen wir uns als Christen verbinden können. Es gibt verschiedene Ebenen, mit denen du dich verbinden kannst. Und es ist wichtig zu verstehen, weil es ist wichtig, es gibt nur eine Ebene, die Ebene Gottes ist. Und diese Ebene, ich sag's gleich mal zum Anfang, die oberste Ebene, die Ebene Gottes ist die Ebene des Geistes. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist bestimmt für die Ebene des Geistes. Ja, wenn Jesus in dir lebt, wenn du ein Christ bist, dann bist du bestimmt für die Ebene des Geistes. Und gleichzeitig musst du verstehen, es gibt da andere Ebenen, die weiter drunten sind, und die bieten sich dir auch an, dass du dich mit ihnen verbinden sollst. Wenn du dich aber mit einer dieser Ebenen verbindest, dann kannst du nicht mehr in vollem Maß mit der Ebene des Geistes und damit mit der Ebene Gottes verbunden sein. Wie von euch sagen, ich will mit der Ebene Gottes verbunden sein. Ich will mit der Ebene des Geistes verbunden sein. Okay, also lass uns mal diese Ebenen, diese verschiedenen Ebenen anschauen, damit wir Unterscheidung bekommen, um zu unterscheiden, welches ist die Ebene, auf der wir zu Hause sind. Amen. Welche Ebene ist die, mit der wir uns verbinden sollten? Okay, Ebene 1. Wir fangen ganz unten an. Okay, wir fangen unten an. Dann arbeiten wir uns durch zum Geist. Okay, Ebene 1, tiefste Ebene, mit der du dich verbinden kannst, ist logischerweise die Ebene des Teufels und der Dämonen. Amen. Ist die niedrigste Ebene. Auf dieser Ebene verbindest du dich, ich sag mal, mit den teuflischen Gedanken, Gefühlen, Gedankengebäuden, auch Ideologien sozusagen. Und all diese Dinge, die du auf dieser Ebene findest, sind ihrem Ursprung nach immer grundböse. Das musst du verstehen. Im Teufel ist nichts Gutes, okay? Sind wir uns da einig? Der Teufel wird auch nicht errettet eines Tages. Der kann auch nicht Buße tun oder irgendwas. Und der Teufel ist das abgrundtief Böse. Er ist grundböse und in ihm gibt es nichts Gutes. Das heißt, alles, was seinen Ursprung in ihm hat, ist immer grundböse. Aber der Teufel ist auch ein Engel des Lichts. Das heißt, er verstellt sich, ja, er war ja Luzifer ursprünglich, ja, und er verstellt sich als dieser Engel des Lichts immer noch, obwohl er gefallen ist, obwohl er finster ist, obwohl es in ihm nichts Gutes gibt, versucht er sich zu verstellen als einer, der gut ist. Das heißt, er wird dir nicht von vornherein, er kommt nicht zu einem Christen jedenfalls, kommt er nicht mit zwei Hörnern und sagt, ich bin der Teufel, willst du mir nicht glauben? Ja, weil dann sagst du, geh weiter, das will ich nicht. Sondern er verstellt sich als ein Engel des Lichts. Er versucht uns, seine Weisheit zu verkaufen. Amen. Ich möchte gerne mal noch eine Stelle einführen. Geht mal nach Jakobus, Kapitel 3, Vers 15. Weil da siehst du auch diese drei unteren Ebenen. Insgesamt gibt es vier Ebenen, über die wir sprechen wollen. Die oberste ist die Ebene des Geistes. Aber es gibt drei untere Ebenen. Und ich möchte gerne, dass du das siehst, auch im Wort. Diese Ebenen siehst im Wort Gottes. Ja, Jakobus 3, Vers 14 und 15. Ja, das sagt Jakobus. Er spricht hier. Und sagt, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Denn dies ist nicht die Weisheit, er spricht jetzt von den verschiedenen Arten der Weisheit, dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, mit anderen Worten die Weisheit des Geistes, sondern, und jetzt kommt, nennt er drei Ebenen, sondern es ist eine irdische, eine sinnliche oder fleischliche und eine teuflische. Ja? Irdisch, sinnlich, fleischlich, teuflisch. Das sind die drei Ebenen unter der Ebene Gottes. Wir fangen an mit der Ebene des Teufels. Die teuflische Weisheit. Die teuflische Weisheit verkleidet sich als scheinbar gute Weisheit, als scheinbar gute Dinge. Du kannst es sehr gut sehen in den klassischen Ideologien. Ja, die Menschheit wird geprägt von Ideologien. Ja, welcher Ideologie folgst du sozusagen? Und letztendlich gibt es nur ein Volk, das frei ist von Ideologien oder zumindest frei sein kann von Ideologien, und das ist das Volk Gottes. Amen. Weil das Volk Gottes hat den Geist Gottes. Aber auf dieser unteren Ebene, da gibt es diese Ideologien, und diese Ideologien diese Ideologien verkleiden sich manchmal als gut. Überhaupt teuflische Gedanken verkleiden sich erstmal als gut. Wie viele von euch haben schon mal den Spruch gehört, Rache ist süß? Hast du schon mal gehört? Rache ist süß. Mit anderen Worten, der Teufel sagt dir, hey, wenn du dich rächst an dieser Person, sie hat dir weh getan, jetzt tust du ihr weh, das ist süß, sagt er. Also mit anderen Worten, er stellt es so hin, wie wenn es gut wäre. Kannst du sehen, er stellt es dir als was Gutes dar. Rache ist süß, wer mag nicht gern was Süßes? Ja? Also Rachegedanken. Und Rachegedanken können dann Rachehandlungen geben, ja. Das Ergebnis ist dann schon weniger süß, spätestens wenn Menschen sterben aufgrund von Rachegelüsten von anderen, dann merkst du schon, dass es letztendlich nicht wirklich süß ist. Aber der Teufel stellt es am Anfang als süß dar. Bitterkeit, bittere Gedanken, Gedanken des Selbstmitleids. Deine Seele glaubt in dem Moment, wo dir diese Gedanken angeboten werden, das brauchst du einfach als Ventil für deine Seele. Sich so mal so richtig bemitleiden und so richtig drin suhlen, wie arm du bist und dass du der Ärmste bist. Das ist so ein Ventil, das tut dir gut. Nein, ist der Teufel. Amen. Selbstmitleid oder auch Bitterkeit, ja, ist direkt der Teufel. Jesus sagt, das sind die Folterknechte aktiv. Und trotzdem, es wird dir als gut dargestellt. Es wird dir gesagt, ja, du hast ja auch allen Grund, sauer zu sein. Das kannst du nicht vergeben. Wenn du irgendwas auf dich hältst, dann wirst du das nie vergeben. Amen. Hört sich gut an. Paff dich auf. Ja, wenn du irgendwas auf dich hältst, das vergibst du nicht. Ja, oder bei Christen sagt er dann, ja, das vergibst du schon, aber du vergisst es nicht. Weil wir müssen ja vergeben, okay? Also vergisst du es nicht. Ja. Wenn du irgendwas auf dich hältst, das heißt, er macht dich groß und er sagt dir, das ist gut für dich. Bitterkeit ist gut für dich. Rache ist gut für dich. Selbstmitleid ist gut für dich. Und es ist doch direkt der Teufel. Und genau das Gleiche kannst du bei den klassischen Ideologien sehen. Ja, die sich alle immer am Anfang gut angehört haben. Beispiel, nimm den Kommunismus. Eine klassische Ideologie. Also der Kommunismus ist angetreten mit dem Ziel, das Leben von armen Menschen besser zu machen. Ist es eine gute Sache, das Leben von armen Menschen besser zu machen? Wer würde da nicht sagen, dass es eine gute Sache ist? Welcher Christ würde nicht sagen, dass es eine gute Sache ist, das Leben von armen Menschen besser zu machen? Dann sagt der Kommunismus, ja, dafür muss man kämpfen. Dann sagst du, ja, das kann auch noch gut sein. Kämpfen für das Gute. Wir kämpfen für das Gute. Klassenkampf. Wir kämpfen für das Gute. Die Kleinen gegen die Großen, die Niedrigen gegen die Hohen. Das ist doch eine gute Sache. Klassenkampf. Und was ist das Ende? Massenmord. Massenmord ist das Ende. Stalinische Säuberungen etc. und so weiter. Massenmord, Leninische Säuberung, egal wie. Massenmord, überall. China genau das Gleiche. Mao Zedong, Massenmord. Massenmord, millionenfacher Mord im Namen des Guten. Kannst du sehen? Was ist also der Ursprung dieser Ideologie? Der Teufel. Ganz offensichtlich. Er verstellt sich als Engel des Lichts. Amen. Bei jeder Ideologie ist das Gleiche. Glaubst du, Leute glauben einer Ideologie, wenn sie denken, dass sie böse ist? Nein, der Teufel muss es so darstellen, dass es gut klingt. Nationalsozialismus. Nach dem Ersten Weltkrieg, die Deutschen total erniedrigt, die Nation am Boden, Chaos auf den Straßen, Schlägereien, Gewalt und so weiter. Also kommt einer und sagt, hey, lasst uns unser Land wieder groß machen. Lasst uns unser Land wieder aufrichten, lasst uns unser Land wieder den gebührenden Platz geben. Und alle sagen, das ist doch gut. Nationale Erhebung. Ja, das ist gut. Nationale Erhebung. Ja, dafür müssen wir auch kämpfen. Dafür müssen wir natürlich auch schauen, dass die negativen Elemente beseitigt werden. Das ist doch gut. Am Ende Massenmord. Wieder Massenmord. Immer Massenmord am Ende. Holocaust und so weiter. Massenmord. Islamismus, genau das Gleiche. Oh, wir müssen wieder eintreten für die Ehre Gottes. Ja, das steckt ja dahinter. Die Ehre Gottes. Wir müssen die Ehre Gottes wieder groß machen. Dafür muss man kämpfen. Ist doch gut. Heiliger Krieg ist doch gut. Ja, auch in der Bibel steht, unser Kampf ist nicht, da heißt es dann nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, das steht in der Bibel drin. Amen. Aber ja, natürlich, wir müssen geistig kämpfen. Und ja, und wenn es dann halt sein muss, dann müssen wir halt vielleicht auch mal ein bisschen. Am Ende Massenmord. Wieder Massenmord. Immer am Ende. Weißt du, hinter diesen teuflischen Ideologien steckt der Teufel. Amen. Am Ende ist immer Massenmord. Aber es verkauft sich als Weisheit. Es verkauft sich als gut. Es wird gesagt, ja, das ist eine gute Sache. Da ist was Gutes drin. Weißt du, du musst die Wurzel unterscheiden. Die Wurzel. Halleluja. Um den Teufel zu unterscheiden, musst du die Wurzel einer Sache unterscheiden. Aber jetzt sage ich dir was. Wie kannst du die Wurzel einer Sache unterscheiden? Nur wirklich unterscheiden. Ja? Also natürlich, du kannst manche sagen, im Rückblick sind wir immer alle schlauer. Weißt du? Wir können heute sagen, wie konnten die Leute nur jemals dem Kommunismus glauben? Wie konnten die Leute nur jemals dem Nationalsozialismus glauben? Wie können die Leute nur überhaupt dem Islamismus glauben? Wie können sie dem allen nur glauben? Ja? Du hast nicht in der Zeit gelebt. Amen. Sie waren verführt, schlicht und einfach. Und sogar viele Christen waren verführt. Und viele Christen sind mit diesen Ideologien gegangen, weil sie gedacht haben, es wird vielleicht doch was Gutes daraus hervorkommen. Und es ist heute nicht anders. Die einzige Chance, nicht verführt zu werden, ist Leben im Geist Gottes. Amen. Es ist die einzige Chance, nicht verführt zu werden. Leben im Geist Gottes. Galater 5, Vers 16 heißt es, wandelt im Geist und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht erfüllen. Galater 5, 25 heißt es, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Mit anderen Worten, Paulus sagt, der Heilige Geist hat uns als Christen überhaupt erst zum Leben gebracht, Also, wenn er uns zum, also Auferstehungsleben, ja, er hat uns mit auferweckt, sagt Epheser 2, Vers 6, hat uns zum Leben gebracht. Also, wenn er uns zum Leben gebracht hat, dieser Geist Gottes, der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, so lasst uns auch durch diesen Geist wandeln. Also, lasst uns dauerhaft in diesem Geist gehen. Und ich sage dir, das ist die einzige Chance. Leben im Geist ist die einzige Chance, nicht verführt zu werden. Leben im Internet wird nicht dafür sorgen, dass du nicht verführt wirst. Da sagst du vielleicht, ja, ich habe diese Verführung habe ich durchschaut und die anderen habe ich geglaubt. Und dann gibt es genügend, die sagen dir, ich kläre dich auf, was die Verführung unserer Zeit ist. Und während sie dich aufklären, verführen sie dich schon wieder in eine andere Richtung. Amen. Es gibt nur eine Chance, Leben im Geist. Sag mal zu deinem Nachbarn, Leben im Geist. Und wie lebst du im Geist? Wie lebst du im Geist? Zwei Dinge. Zum einen, indem du in Beziehung zum Heiligen Geist lebst. Indem du in Beziehung bleibst mit dem Heiligen Geist. Indem du durch den Heiligen Geist den Vater anbetest. Ja, so lange ihn preist, bis der Geist der Anbetung kommt, haben wir letztes Wochenende gehört. Und so lange anbetest, bis der Geist der Herrlichkeit kommt. Und dann in der Herrlichkeit gehst. Weißt du, in der Herrlichkeit werden alle Verführungen klar. Amen. In der Herrlichkeit Gottes siehst du klar. Aber dazu musst du in diese Beziehung gehen. Dazu musst du dir Zeit nehmen. Dazu musst du eben ihn preisen, ihn loben, ihn anbeten und den Geist der Herrlichkeit willkommen heißen in deinem Leben. Amen. Halleluja. Heiße mal den Geist der Herrlichkeit willkommen. Sag mal, ich heiße den Geist der Herrlichkeit willkommen heute Morgen. Halleluja. Preis den Herrn in deiner persönlichen Zeit. Beziehung. Beziehung zum Heiligen Geist. Und dann zweitens. Leben im Wort Gottes. Sagt sein Nachbarn, Wort Gottes. Da haben wir eine ganz interessante Bibelstelle, die auch gut passt zu den Ebenen heute. Das habe ich zum ersten Mal so gesehen in diesem Bibelvers. Ich habe den schon, was weiß ich, wie viel tausendmal gelesen. Aber ich habe das zum ersten Mal so gesehen, wie ich euch das gleich erkläre. Hebräer 4, Vers 12. Da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung. Also das Wort Gottes scheidet. Das Wort Gottes scheidet, was ist Gott und was ist nicht Gott. Amen. Und dann sagt er, was das Wort Gottes scheidet. Und jetzt nimm es mal wirklich als einen Punkt nach dem anderen. Er scheidet zum ersten Seele von Geist. Amen. Da kommen wir gleich dazu. Das ist die seelische, natürliche Ebene. Dann scheidet er die Gelenke, heißt es da. Es geht nochmal eine Stufe weiter. Da kommen wir gleich dazu. Und dann scheidet das Wort Gottes außerdem das Mark. Sowohl die Gelenke als auch das Mark. Das Mark ist das Tiefste. Weißt du, wenn ein Schwert durchgeht und bis zum Knochenmark geht, ja, das ist gemein, dann geht's bis zum Zentrum. Ja, im Zentrum, wenn du hier einen Arm hast, im innersten Zentrum deines Armes ist das Knochenmark. Das heißt, wenn da das Schwert durchgeht, dann geht es bis ins Mark. Das heißt, dann geht es bis ins Zentrum. Das ist die tiefste Ebene der Scheidung. Und weißt du, es ist so wichtig, dass wir lernen, alles, was uns an Gedankengebäuden entgegenkommt, wirklich im Tiefsten zu scheiden, bis zum Mark zu scheiden durch das Wort Gottes. Amen. Also, ich mache dir die Beispiele. Wieder anhand, ich habe es gerade genannt, die drei Ideologien. Nehmen wir mal diese drei oder vier, vielleicht habe ich noch eine. Ja. Okay, Ideologien, Kommunismus. Das Wort Gottes, nimm das Wort Gottes und schau dir an, was glaubt der Kommunist sozusagen. Ja. Was war die geistliche Wurzel von Karl Marx? Die geistliche Wurzel von Karl Marx war der sogenannte Materialismus. Das heißt, es gibt nichts jenseits der natürlichen materiellen Welt. Es gibt keinen Gott. Ja? Der Mensch ist von Natur aus autonom, ist in sich selber gut und weiß, was für ihn richtig ist. Nur die gesellschaftlichen Verhältnisse führen dazu, dass Dinge schieflaufen. Und deswegen müssen wir die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern. Und zwar der Mensch aus eigener Kraft heraus muss die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern. Gott gibt es nicht. Der Mensch ist letztendlich selber Gott und er muss dafür sorgen, dass es ihm besser geht. Kannst du sehen? Jetzt geht's ins Mark. Was ist das Mark dahinter? Das Mark dahinter ist ganz klar total radikal teuflisch. Es ist 100% Antigott. Es ist Atheismus, es ist Materialismus, es ist der Irrglaube, dass der Mensch von Natur aus gut wäre und nur die Gesellschaft böse wäre. Ja, das ist oder das Gesellschaftssystem. Das ist von Anfang an nur Lüge, Lüge, Lüge, Lüge. Aber wenn du nur hörst, ja, wir wollen, dass es einfach den Armen besser geht, dann denkst du, das ist gut. Aber der Kern, die Wurzel des Mark ist teuflisch. Kannst du sehen? Okay, Nationalsozialismus, ja. Die Vergötzung einer Nation oder einer Person, ja, ist immer teuflisch. Ja, sagst du, ja, aber das ist ein guter Mann. Den können wir doch auf den Schild heben. Das ist doch ein guter. Nein, die Vergötzung einer Person ist immer teuflisch. Weil es gibt nur einen Gott. Amen. Es gibt nur einen Herrn. Amen. Es gibt nur einen, dem wir folgen. Und das ist Jesus Christus. Es gibt nur einen Führer. Das ist Jesus Christus. Es gibt nur einen, dem ich folge, das ist Jesus Christus. Ja, Gott spricht durch Menschen, natürlich spricht er durch Menschen und Gott gebraucht Menschen. Aber weißt du, immer wenn es in diese Richtung geht, der Vergötzung einer Person oder auch einer Nation oder von irgendwas sonst, dann ist es im Mark teuflisch, selbst wenn die Intention dahinter gut ist. Islamismus. Was ist der Islamismus? Der Islamismus glaubt, dass der Mensch dafür kämpfen muss, dass Gottes Ehre hergestellt wird. Der Mensch muss arbeiten, dass Gottes Ehre hergestellt wird. Der Gott benutzt menschliche Kraft, menschliche Gewalt, um seine Ehre herzustellen. Im Kern dahinter steckt, ganz im Kern steckt, dass der Mensch vor Gott gerecht wird durch seine Werke. Das ist der Kern, das ist das Mark des Ganzen, das ist das Mark des ganzen Gedankengebäudes hinter dem Islamismus. Ist der Mensch wird durch seine Taten gerecht, er muss Gott beweisen, dass er gut ist, dass er richtig ist, er muss was Gutes tun, um Gott zu gefallen. Was ist es? Das ist im Kern teuflisch, weil es genau dem Evangelium widerspricht. Das Evangelium sagt, nein, nicht durch unsere Werke werden wir gerecht, sondern allein durch die Gnade Gottes, durch das vollbrachte Erlösungswerk von Jesus. Allein durch sein Blut ist der Preis bezahlt. Halleluja, das ist das Mark. Das heißt, die Wurzel, weißt du, Gottes Ehre groß machen ist gut, aber wenn die Wurzel ist, eigene menschliche Kraft, dann ist es auch wieder Teufel. Der Kommunismus will eigene menschliche Kraft ohne Gott anwenden, der Islamismus will eigene menschliche Kraft mit Gott anwenden. Beides ist genauso teuflisch, weil der Gerechte wird aus Glauben leben und nichts anderem. Ist teuflisch. Amen. Oder nehmen wir noch eine Ideologie dazu, die gerade aktuell ist. Gender-Ideologie. Was ist die Gender-Ideologie? Die Gender-Ideologie, gehen wir mal zu Mark. Was steckt dahinter? Warum nennen wir das überhaupt Ideologie? Manche sagen ja, ja, das kann man nicht Ideologie nennen, das ist nur, was weiß ich, das sind irgendwelche Erkenntnisse oder sonst was. Nein, es ist eine Ideologie. Warum? Weil das, was dahinter steckt im Mark, ist der Glaube, dass menschliche Sexualität beliebig vom Menschen definierbar ist. Dass der Mensch beliebig sagen kann, meine Sexualität ist so oder so, je nachdem, wie er sich gerade fühlt. Ja, heute fühle ich mich als Mann, also bin ich, Klammer vielleicht, ein Mann. Morgen fühle ich mich mehr als Frau, also bin ich vielleicht eine Frau. Ja, oder jede andere Form von sexueller Spielart ist per se völlig beliebig, weil der Mensch darf frei definieren, wie seine Sexualität zu sein hat oder wie seine Sexualität sein soll. Die Bibel sagt ganz klar, Gott definiert unsere Sexualität. Amen. Als Mann und Frau schuf er sie. Nach seinem Bild schuf er sie. Das heißt, es gibt eine klar definierte Sexualität und Art und Weise, wie Sexualität praktiziert werden soll, wenn sie nach dem Willen Gottes praktiziert werden soll. Amen. Und somit ist jede Ideologie, die da irgendwas, du kannst es, weißt du, und es hört sich dann gut an, nenn es Vielfalt, nenn es was weiß ich wie. Es ist immer im Mark. Anti-Wort Gottes. Amen. Und somit teuflisch. Amen. Okay. Preis den Herrn, jetzt wird es ganz still. Halleluja. Ja, das ist immer schön. Weißt du, wenn du über Ideologien aus der Vergangenheit sprichst, dann sagen alle, ja, genau, haben wir alle schon so gesehen. Und wenn es dann um aktuelle Sachen geht, dann wird es ein bisschen heißer. Aber das ist eben so. Der Zeitgeist bringt immer wieder Neues hervor. Ja? Das ist so, immer wieder neue Ideologien. Und in 40 Jahren reden wir vielleicht von einer anderen Art von Ideologie, die dann wieder im Schwang ist. Keine Ahnung, wie die dann aussieht. Aber geh immer, weißt du, das Entscheidende ist, im Geist Gottes geht es ins Mark. Und das Wort Gottes ist uns gegeben. Schau es dir genau an vom Wort. Ist es wortgemäß oder hört sich's nur gut an? Hört sich's nur menschlich an? Hört sich's nur human an? Hört sich's nur nett an? Hört sich's nur lieb an? Verstehst du? Der Teufel verstellt sich als lieber, als netter, als humaner, als guter. Er verstellt sich. Aber schau es vom Wort. Das Wort Gottes scheidet durch bis ins Mark. Amen. Sag mal, bis ins Mark. Halleluja. Preist den Herrn. Okay. Erste, unterste Ebene, mit der wir uns nicht verbinden sollten, ist die Ebene des Teufels. Amen. Und wie gesagt, durch den Zeitgeist versucht es manchmal, uns zu infiltrieren. Aber wir sagen, nein, wir unterscheiden bis ins Mark. Und das Mark unterscheidet, wird unterschieden durch das Wort Gottes. Wenn es dem Wort Gottes entspricht, dann ist es tatsächlich gut. Wenn es dem Wort Gottes widerspricht, dann ist es nicht gut. Oder man könnte auch sagen, böse. Je nachdem, ja, was du lieber sagen willst. Okay, kommen wir zur zweiten Ebene. Was haben wir hier? Die Weisheit ist eine irdische, sinnliche, teuflische. Jetzt gehen wir also, wir gehen von unten nach oben, haben wir gesagt. Das heißt, mit der teuflischen Ebene haben wir begonnen. Jetzt kommt die sinnliche oder fleischliche Ebene. Die Ebene des Fleisches. Ja, man könnte es in Hebräer 4, Vers 12, könnte man es die Ebene der Gelenke nennen. Ja? Mark, Gelenke, okay? Gelenke, zweite Ebene, fleischlich, wie sagt er hier, Eigennutz, Eifersucht, also Egoismus, ich will das, ich will jenes, ich will den Mann, obwohl es nicht meiner ist, ich will die Frau, obwohl es nicht meine ist, ich will das, ich will jenes, Triebe, ja, ich brauche das unbedingt, ja, Triebe versuchen Menschen zu steuern, das ist die Ebene des Fleisches und es ist normal, dass Triebe sich bemerkbar machen bei Menschen, ja, aber es ist nicht normal, wenn wir als Christen nicht über unsere Triebe herrschen. Das ist der Unterschied. Verstehst du? Dinge können versuchen zu landen bei dir und können um dich herum kreisen, können dir Gedanken geben, wie auch immer, weißt du? Je nachdem, was du auch in deiner Vergangenheit erlebt hast, weißt du, wenn du zu Jesus kommst. Ich meine, die ganze Welt heutzutage ist zum Beispiel gerade im Bereich Sexualität ja voll auf das Erregen von Trieben von allen Ecken und Enden gepolt sozusagen, ja? Und wenn du da schon als Jugendlicher in Dinge reingegangen bist, dann ist es tatsächlich, und das will das nicht klein machen, das ist ein Kampf, bis du das draußen hast wieder aus deinem System. Pornografie, wenn du mal drin warst, ist ein Kampf, bis es wieder draußen ist aus deinem System. Aber ich sag dir was, ich habe gute Nachricht für dich, es ist möglich. Amen. Der Sieg ist möglich. Halleluja. In Jesus ist der Sieg über das Fleisch. In Jesus ist so vollkommener Sieg über das Fleisch, dass sogar Galater 5, Vers 17, glaube ich, kann sagen, dass diejenigen, die zu Christus gehören, sie haben das Fleisch samt seinen Begierden und Leidenschaften gekreuzigt. Das heißt, es ist zum Tode verurteilt. Amen. Sag mal zu deinem Fleisch, Fleisch, du bist zum Tode verurteilt. So, jetzt muss nur noch vollstreckt werden. Amen. Jetzt muss das Todesurteil nur noch vollstreckt werden. Amen. Das heißt, du erachtest dich dieser Geschichte für gestorben. Amen. Du bist mit Christus gekreuzigt. Das heißt, du erachtest dich dieser Geschichte für gestorben. Du erachtest dich Pornografie für gestorben. Du erachtest dich der übermäßigen Lust zu essen für gestorben. Du erachtest dich der übermäßigen Lust zu trinken, also Alkohol zu trinken, für gestorben. Amen. Du siehst dich als gestorben. Das heißt, du siehst dich als jemand, zu dem das gar nicht mehr gehört. Die Ebene des Geistes ist die Ebene, wo das gar nicht mehr hingehört. Es gehört nicht zu dir. Ja, sagst du, ja, aber ich habe noch diese Gefühle. Ja, aber ich habe noch diese Triebe. Es gehört nicht zu dir. Amen. Es ist illegal. Bleib nicht illegal im Besitz von etwas, was dir nicht gehört. Sondern erachte es für tot. Erachte es für gekreuzigt. Raus aus deinem System. Amen. Das Fleisch, weil es gibt nur eine Möglichkeit, das Fleisch wirklich zu besiegen, und das ist Kreuzigung. Es gibt keine andere. Deswegen sagt Paulus auch in einer Stelle, oder ja, genau, Paulus im Hebräerbrief, er sagt zu den Hebräern, ihr habt der Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Mit anderen Worten, er sagt, hey, manchmal ist es notwendig, lieber zu sterben, als dem Fleisch Raum zu geben. Ich finde es so genial, ich weiß nicht, ob es eine Legende ist oder ob es wirklich stimmt, aber man sagt, dass Franz von Assisi, als er sozusagen von Fleischeslust angegriffen wurde, der hat ja ehelos gelebt als Mönch, ja, und als er angegriffen wurde, und es war im Winter, und es war irgendwie, das Feuer brannte in ihm so ungefähr, und was hat er gemacht? Er hat gesagt, lieber sterbe ich, als dass ich diesem Fleisch Raum gebe, und er hat sich in den meterhohen Schnee geworfen vor dem Haus, so lange, bis er wieder abgekühlt war. Also das ist radikal, aber egal, ob es jetzt die Geschichte selber stimmt oder nicht stimmt, aber sie drückt gut aus, wie wir sein sollten in Bezug auf das Fleisch. Amen. Also diese Nachlässigkeit in Bezug auf das Fleisch, die müssen wir auch kreuzigen. Amen. Die Ebene des Fleisches ist nicht die Ebene Gottes. Römer 8, Vers 5 bis 8 heißt es, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Also sie denken über das nach, was des Fleisches ist. Ja? Gedanken, Gebäude. Ja? Es fängt immer in Gedanken an. Weißt du, niemand wird behaupten können, oh ja, ich bin morgens aufgewacht, ich war total in Reinheit, in der Herrlichkeit Gottes, hatte super Gedanken. Und dann plötzlich irgendwie, dann bin ich zur Arbeit gegangen und dann habe ich da eine Frau gesehen und plötzlich in der Mittagspause war ich in Ehebruch. Einfach so. Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Keine Ahnung. Es hat hier oben begonnen. Amen. Es ist durch Triebe erregt worden, aber es hat hier oben begonnen. Das heißt, du hast den Hinweis bekommen. Du hast den Hinweis bekommen, was abgeht. Die Frage ist nur, wie du mit dem Hinweis umgehst. Ja, Paulus sagt zu Timotheus, er sagt, flieh die Lüste der Jugend, sagt er da. Ja, also mit anderen Worten, flieh die Unreinheit. Flieh, weißt du, wenn du merkst, da kommt eine unreine Atmosphäre auf, was weiß ich, du bist auf einer Party oder so, und du merkst, da kommt eine unreine Atmosphäre auf, das wird komisch. Weißt du, dann anstatt dir zu überlegen, oh, was denken die jetzt von mir oder so, sag einfach, hey, tschüss, ich muss jetzt gehen, ich muss jetzt schlafen. Ja, ist ganz einfach. Also manchmal musst du dich selber überlisten. Weißt du, als ich mit Irina verlobt war, und da habe ich sie auch ab und zu besucht und sie mich und so weiter. Aber weißt du, wir hatten eine klare, eiserne Regel. Wir haben gesagt, um 10 Uhr abends ist jeder in seinem Bett oder Zimmer jedenfalls. Bett weiß ich noch nicht, aber da sind wir, glaube ich, erst später gegangen. Aber ist jeder wieder bei sich, sind wir nicht mehr im gleichen Zimmer. Verstehst du? Man kann dumm sein und man kann halt auch ein bisschen Weisheit walten lassen. Ich sage jetzt nicht, dass es bei jedem genauso sein muss. Ich sage jetzt nicht, das muss bei dir das Gesetz sein, wie auch immer. Verstehst du? Ich sage nur, erkenne dein Fleisch. Amen. Und nimm es ernst. Und nicht, dass du es groß machst, aber sieh die Zeichen. Und dann drauf, voll drauf. Weil, es geht weiter, denn die Gesinnung des Fleisches ist tot. Oh, ups, tot, die Gesinnung des Fleisches ist tot. Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, das Ergebnis, wenn du dem Fleisch Raum gibst, ist Tod in deinem Leben, ist Zerstörung in deinem Leben. Das musst du sehen, verstehst du? Auch das fühlt sich erstmal gut an. Irgendwelche Fantasien, sexuelle Fantasien oder Fantasien von irgendwelchen anderen Dingen, von, keine Ahnung, von gutem Essen oder sonst was, fühlt sich gut an. Aber in der Konsequenz ist es zerstörerisch, wenn du dem nachgibst. Okay? Die Gesinnung des Geistes aber, sagt er, ist Leben und Frieden. Oi, oi, oi, oi, oi. Wie viele von euch wollen im Frieden leben? Leben im Frieden bedeutet Leben im Sieg über das Fleisch. Sonst gibt es keinen Frieden. Die Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Mit anderen Worten, das Fleisch ist unfähig, den Willen Gottes zu tun. Aber deswegen finde ich so gut, dass Jesus gesagt hat, dass der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Was siehst du mal von der Seite? Dein Geist ist willig. Dein Geist ist stark. Das Fleisch ist schwach. Amen. Sieh das Fleisch nicht als übermäßig stark an. Es spielt sich nur auf. Es tut manchmal so, nein, du kriegst mich nie weg. Nein, bevor du nicht das und das gemacht hast und diese und jene Befriedigung gefunden hast, geht's nicht weg. Hört's nicht auf. Nein, Lüge. Du hast den Sieg. Der, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Amen. Er hat dir Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird dir schaden. Ja, ich gebe zu, manchmal ist es ein Kampf, insbesondere wenn du entsprechende Prägungen in deiner Seele hast. Es dauert manchmal eine Zeit. Es ist auch nicht immer alles von heute auf morgen, bis alles aus deinem System draußen ist. Aber lass nicht nach, bis das Fleisch draußen ist. Weil auf der Ebene des Fleisches, wie heißt es hier weiter, die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber, und jetzt kommt die gute Botschaft, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Mit anderen Worten, wenn wir auf der Ebene des Geistes unterwegs sind, dann sind wir nicht mehr im Fleisch. Wir können nicht beides gleichzeitig sein. Das ist gut. Das heißt, wohin flüchtest du dich? Auf die Ebene des Geistes. Amen. Also wenn du merkst, die Versuchung kommt, dann oh, Shakarabasan, dalalalabashi, alalalabasan, dalalalalala. Schau so heilig, wie du nur gucken kannst. Und geh auf die höhere Ebene. Halleluja. Also es geht darum, im Bewusstsein als Kinder Gottes zu leben. Die Wahrheit ist die, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes hat eine ungeheure Würde. Hat eine ungeheure Würde. Schau, die Bibel sagt, wir sind Könige und Priester. Königinnen und Priesterinnen unter dem König der Könige. Das heißt, wir haben eine ungeheure Würde. Und diese ganzen Begierden des Fleisches, egal in welche Richtung sie dich treiben, sie machen am Ende immer, dass dir deine Würde genommen ist. Sie bewirkt Unwürdigkeit. Am Ende fühlst du dich beschmutzt, fühlst du dich dreckig, fühlst du dich, denkst du, nein, warum habe ich nur und so weiter. Also erkenne, du hast eine Würde. Und weil du eine Würde hast, lässt du es gar nicht erst zu. Weil du eine Würde hast, sagst du, hey, nicht mit mir, Teufel. Weil du eine Würde hast, sagst du, hey, Fleisch, nicht mit mir. Ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter, ich bin ein Königssohn, ich bin ein Königskind, ich habe eine Würde, das gehört nicht zu mir. Ich bin viel zu gut für den Blödsinn. Ich bin viel zu gut, mich zu besaufen. Amen. Weißt du, ich habe mich einmal in meinem Leben so einigermaßen besoffen. So gut es ging, bevor es wieder oben rauskam. Ja. Aber weißt du, hinterher habe ich mich so unwürdig gefühlt. Da war ich Jugendlicher. Ich bin froh, dass ich es nicht wiederholt habe. Durch die Gnade Gottes. Weißt du, weil du fühlst dich an, was soll das? Verstehst du? Was soll das? Siehst mal von der Seite, was soll das? Also deinen Körper mit Nikotin, Gift zu verseuchen, was soll das? Ich denke immer, meine Güte, wenn ich sehe, wie Leute rauchen, denke ich immer, hey, hast du nicht die Fotos gesehen, die auf den Packungen sind? Ja. Verstehst du, das kannst du nicht natürlich erklären, dass jemand an dieses Ding gebunden ist, weil du denkst, meine Güte, was soll das? Du ziehst dir da irgendwas rein, du inhalierst was, von dem du weißt, dass es totales Gift ist, dass dein Körper vergiftet, du weißt es ganz genau. Und du machst es trotzdem, was ist das? Das ist das Fleisch. Amen, kreuzige dein Fleisch. Oh, wir beten nachher eine Runde, glaube ich. Halleluja. Weiß nicht, ich muss schnell weitermachen. Dritte Ebene, die den freien Durchfluss hindert. Dritte Ebene, die wir hinter uns lassen müssen. Jakobus 3,15 nennt es die irdische Ebene. Irdische Ebene. Hebräer 4, Vers 12 nennt es die Ebene der Seele. 1. Korinther 2, Vers 6 nennt es die Ebene des natürlichen Menschen. Der natürliche Mensch. Wir gehen gleich nach 1. Korinther 2, Vers 6. Das ist die, ich sage mal, die obere Ebene, die aber immer noch nicht die Ebene des Geistes Gottes ist. Okay, ihr könnt mal gerade die Folie reinmachen mit den vier Ebenen, weil jetzt habt ihr den Überblick, jetzt habt ihr es komplett. Ja? Hier, vier Ebenen, auf denen wir leben können. Da ist jetzt von oben nach unten. Die göttliche Ebene ist die Ebene, für die wir bestimmt sind. Die irdische Ebene, die Ebene des natürlichen Menschen, die Ebene der Seele ist direkt drunter. Und diese Ebene ist nicht per se immer schlecht. Wenn du, was weiß ich, den Platten in deinem Reifen flicken willst beim Fahrrad, dann musst du schon auch auf die natürliche Ebene gehen. Es funktioniert nicht immer, indem du zum Reifen sprichst und sagst, Reifen sei wieder prall gefüllt. Das heißt, du musst was im Natürlichen auch vielleicht machen. Du musst das Flickzeug holen, du musst wissen, wie es geht. Die natürliche Ebene ist nicht per se schlecht. Nur wenn du die Dinge Gottes erkennen willst, dann musst du sie trotzdem verlassen. Okay, und drunter zur Ebene des Fleisches, da habe ich schon einiges gesagt. Ich komme gleich zur irdischen Ebene nochmal. Zur sinnlichen Ebene, da gibt es nur eins. Die ist per se nicht deine Ebene. Die muss man kreuzigen. Sinnliche Ebene muss gekreuzigt werden. Teuflische Ebene, davon hältst du dich fern. Das erkennst du, durchschaust du und sagst du, nein, ich lebe im Geist Gottes, damit habe ich nichts zu tun. Mit dieser Ideologie habe ich nichts zu tun. Ich gehe da nicht rein. Ich lasse mich nicht beeinflussen vom Zeitgeist. Also nicht heute so und morgen so, sondern ich gehe mit dem Geist Gottes. Ich gehe mit dem Wort Gottes. Und es hat sich in 2000 Jahren nicht verändert. Zeitgeister kommen und gehen, aber das Wort Gottes bleibt. Amen. Also wir verbinden uns nicht mit der Ebene des Teufels. Sinnliche Ebene kreuzigen wir. Irdische Ebene, natürliche Ebene verlassen wir, um in Gemeinschaft mit Gott zu kommen und die Herrlichkeit Gottes zu erleben und seine Klarheit und seine Weisheit zu haben. Wir müssen sie verlassen. Ich lese vor 1. Korinther 2 ab Vers 6. Das ist der Schlüssel für die natürliche oder irdische oder seelische Ebene. Hier heißt es, ich fange an in Vers 6, das ist ein wunderbarer Text, das ist einer meiner Lieblingstexte auch in der Bibel. Ja, den musst du dir wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich lese in der Elberfelder, weil da, finde ich, kommt es am präzisesten raus, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen kompliziert klingt, aber es ist einfach wunderbar. Ja, Paulus sagt hier zunächst über seinen eigenen Dienst. Er sagt, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. Mit anderen Worten, er sagt, wir reden Weisheit unter denen, die durch Christus, durch Gott in diese Ebene des Geistes hineingekommen sind. Die Ebene des Geistes ist die Ebene der Vollkommenheit. Es ist die Ebene Gottes. Und er sagt, wir reden Weisheit unter den Vollkommenen. Er hätte auch sagen können, wir reden die Weisheit des Geistes Gottes. Ja? Und jetzt sagt er, es ist nicht die Weisheit dieses Zeitalters. Mit anderen Worten, es sind eben nicht die Ideologien dieser Zeit. Damals, zur Zeit von Paulus, waren es wieder andere Ideologien. Da gab es noch keine Gender-Ideologie, da gab es noch keinen Islamismus, da gab es noch keinen Kommunismus, da gab es noch keinen Nationalsozialismus. Da gab es diese Sachen noch nicht, aber es gab andere Ideologien. Definitiv. Da gebe ich jetzt nicht näher drauf ein, kannst du historisch studieren. Aber er sagt, wir reden nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, also mit anderen Worten die Philosophen und die, die einfach im Zeitalter groß gemacht werden, die Schriftsteller und die Medienleute und was weiß ich was, die einfach sozusagen den Zeitgeist bestimmen, das reden wir nicht. Die nämlich zunichte werden, sagt er, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene. Ja, mit anderen Worten, er sagt hier, hey, die Weisheit, die durch uns, also Paulus, damals in der ersten Generation der Christen in die Welt hinein sozusagen eingeführt wurde, war verborgen bis zu dem Zeitpunkt, als sie begonnen wurde, durch die Apostel verkündigt zu werden. Sie war verborgen. Sie war ein Geheimnis. Ja, er sagt, sie war verborgen, von Gott vorherbestimmt, aber vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Halleluja, hier haben wir die Herrlichkeit. Das Ziel der Weisheit Gottes ist die Herrlichkeit Gottes, ist die Verherrlichung der Söhne und Töchter Gottes. Amen. Und dann sagt er, keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Ja, und es ist kein Zufall, dass Jesus gekreuzigt wurde, nicht nur durch die Juden, das waren die Vertreter des religiösen Geistes, sondern genauso eben auch durch die Heiden. Das waren die Vertreter eben des weltlichen, heidnischen Zeitgeistes. Sie haben Jesus nicht erkannt. Die Frau von Pilatus hatte eine kleine Ahnung. Deswegen hat sie ihren Mann ein bisschen gewarnt und hat gesagt, pass auf mit dem Mann. Sie hatte einen Traum gehabt. Da war so eine Ahnung. Hey, der Mann hat nichts mit dem zu schaffen. Aber was hat Pilatus gemacht? Er hat nicht auf sie gehört und somit hat er den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt. Sondern, Vers 9, wie geschrieben steht, eben nicht die Welt hat es erkannt, sondern was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber, sag mal uns aber, hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Auf der Ebene des Geistes kommt Offenbarung. Er hat es uns geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also, im Geist ist die Offenbarung. Und jetzt sagt er, Vers 11, denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Das heißt, das hatte ich am Anfang schon gesagt, du brauchst den Geist Gottes, um zu erkennen und zu unterscheiden, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Amen. Der Geist Gottes. Okay. Und jetzt sagt er, wir aber, sag nochmal wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. In anderen Worten, durch den Geist Gottes erkennst du, was Gott dir gegeben hat. Was hat er dir denn geschenkt? Ich habe es schon gehört, Römer 8, Vers 32, wenn er nun seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie wird er euch mit ihm nicht auch alles schenken? Epheser 1, Vers 3, er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Alles, was Gott hat, hat er uns in Christus geschenkt. 1. Korinther 3, 23, alles gehört euch, ihr gehört Christus, Christus gehört Gott. Alles hat er uns geschenkt. Im Geist erkennen wir, hey, was wollen wir mit all diesen minderwertigen Geschichten, die uns die Welt bieten kann? Was wollen wir mit Macht, mit Sex, mit Geld, mit all diesen Dingen, mit den Bedürfnissen oder Befriedigungen des Fleisches? Was wollen wir da damit? Wir haben ja was viel Besseres bekommen. Uns gehört ja alles. Alles Glück, alle Freude, alle Fülle, alle Herrlichkeit. Alles, was wir brauchen, jede Kraft, alles gehört ja uns. Es gehört uns ja. Halleluja, das erkennst du durch den Geist. Weißt du, durch den Geist erkennst du, dass der Vater im Himmel dir nichts vorenthalten will, indem er dir sagt, hey, schlaf nur mit der Frau, mit der du verheiratet bist. Er will dir nichts vorenthalten, sondern er will dir alles schenken. Er will dir eine Fülle schenken, auch im Bereich der Sexualität, die du sonst niemals haben würdest. Er will dir eine Fülle schenken im Geist, in der Seele, im Körper, in jedem Bereich. Das Heil Gottes. Jedem, der da glaubt. Was ist das Heil? Das ist allumfassend. Amen, die Soteria. Wohlstand in der Seele, im Körper, in den Finanzen, überall. Er will dir alles schenken. Also was willst du noch mit dem Fleisch? Was kann dir das Fleisch noch bieten? Oder was kann dir der Zeitgeist bieten? Anerkennung, dass alle klatschen, wenn du kommst. Ja, was kannst du dir davon kaufen? Alle klatschen. Du sagst, ja, weil du allen nach dem Mund redest. Alle klatschen, aber dann bist du in deinem stillen Kämmerchen und dann bist du leer. Dann ist da nichts, dann ist da keine Beziehung, dann ist da keine Fülle, dann ist da kein Wohlgefallen Gottes auf dir, dann ist da keine Salbung, dann ist da keine Herrlichkeit. Was willst du damit? Die ganze Welt redet gut von dir, du bist mächtig, angesehen, was auch immer. Jeden Tag gibt es eine Schlagzeile über dich, keine Ahnung, was du wieder machst, was du wieder tust. Und dann schau dir die Leute an in ihrem Privatleben. Sie sind unglücklich, komplett unglücklich. Viele scheitern, manche begehen Selbstmord. Was willst du damit? Er, der doch seinen einzigartigen Sohn nicht verschont hat, wie wird er dir mit ihm nicht auch alles schenken? Halleluja. Also Gott ist nicht im Wegnehm-Business, Gott ist im Schenk-Business. Halleluja. Preis den Herrn. Oh, Glory. Oh, Halleluja. Weißt du, auf der Ebene des Geistes erkennst du das alles klar. Erkennst du, hey, alles gehört mir. Und auf der Ebene des Geistes hast du auch den Glauben, um diese Dinge in dein Leben hineinzuziehen. Weißt du, Glaube ist auch nicht auf der irdischen Ebene. Glaube ist nicht auf der natürlichen Ebene deines Verstandes. Glaube ist nicht eine Verstandessache. Also du sagst, okay, ich glaube das jetzt, weil jetzt ist mir so gut erklärt worden, jetzt glaube ich es. Weißt du, ich kenne Leute, denen habe ich schon zigmal das Evangelium erklärt, perfekt, meiner Ansicht nach intellektuell perfekt erklärt, und sie konnten intellektuell nichts mehr dagegen sagen, und trotzdem haben sie Jesus nicht angenommen. Und dann kenne ich andere, denen habe ich nicht viel gesagt, und sie haben sofort Jesus angenommen. Warum? Weil es Geist ist. Es ist eine andere Ebene. Amen, es ist nicht die Ebene des Natürlichen. Halleluja. Jemand erlebt ein Wunder, eine Heilung, und er nimmt Jesus an, weil er etwas auf der Ebene des Geistes erlebt hat. Halleluja. Der Intellekt kommt hinterher. Also wir dürfen nicht denken, dass wir das Christentum mit dem Intellekt verteidigen müssen. Das können wir gar nicht. Ich meine, es ist gut, wenn du einen scharfen Verstand hast und auch mithalten kannst mit anderen, die diskutieren können. Sie zumindest nicht sagen, der ist blöd und deswegen glaubt er. Also es ist nicht schlecht, verstehst du? Wenn du, ja, das ist ja manchmal das Vorurteil, das in der Welt haben. Also diejenigen, die glauben, das sind die entweder intellektuell nicht so gut drauf sind oder die irgendwie Probleme haben und deswegen brauchen sie Gott. Ja, nein. Also wenn du durch den Geist erkennst, dann erkennst du, hey, im Glauben an Jesus ist mir alles geschenkt. Ich wäre ja dumm, wenn ich nicht so leben würde. Ich wäre ja dumm, wenn ich nicht im Glauben leben würde. Amen. Für die Welt ist es Torheit. Ja, es ist Torheit. Für die Welt ist es Torheit zu sagen, hey, einer ist gestorben für die Sünde von allen. Und deswegen sollen wir jetzt alle neues Leben haben können. Die Welt sagt, hey, wieso? Viele sagen dann, ja, für mich hätte er jetzt nicht sterben müssen. Der Arme. Hast du schon mal gehört, oder? Ja, für mich hätte er ja nicht. Ja, doch, genau für dich, weil der Lohn deiner Sünde ist genauso der Tod wie der Lohn der Sünde von irgendjemand anders. Amen. Aber weißt du, für die Welt ist es Torheit. Die Welt kann das nicht nachvollziehen. Ich lese weiter. Vers 14. Ein natürlicher, seelischer Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Also vergiss es, auf der Ebene, der irdischen Ebene, der natürlichen Ebene, wirst du nie so erkennen, wie Gott will, dass du erkennst. Auf dieser Ebene wirst du nie so beurteilen, wie Gott will, dass du beurteilst. Auf dieser Ebene wirst du nie das erleben, was Gott wirklich für dich hat, dass du erleben sollst. Deswegen musst du raus aus der natürlichen Ebene. Amen. Halleluja. Bist du bereit, heute Morgen da rauszugehen? Halleluja. Ich muss nur einen Vers lesen, weil das ist auch wichtig, wenn du dauerhaft auf dieser Ebene leben willst. Vers 13, den habe ich noch ausgelassen gerade. Aber er sagt, nachdem er gesagt hat, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind, sagt er, davon reden wir auch. Nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Mit anderen Worten, dein Reden bestimmt sehr stark, auf welcher Ebene du dich bewegst. Amen. Redest du Geist oder redest du nur natürliches Zeug oder gar fleischliches Zeug? Amen. Du kannst immer, es gibt ja die verschiedenen Ebenen. Du kannst auf all diesen vier Ebenen kannst du reden. Amen. Du kannst auf der teuflischen Ebene reden. Das ist dann, wenn du sagst, ich will ihn umbringen. Ja. Rache, ja, das ist die teuflische Ebene. Die fleischliche Ebene ist es, ich will aber, und wer es mir auch immer nur versucht, madig zu machen, den kicke ich weg. Ja, oder nimm fleischliche Witze zum Beispiel. Ja. Also, manche sagen ja, meine Witze wären auch fleischlich, aber ich sage mal, ich habe nicht behauptet, dass sie geistlich sind, aber... Aber fleischlich ist vielleicht doch übertrieben. Okay. Aber es gibt fleischliche Witze, definitiv. Amen, ich will jetzt da nicht näher drauf eingehen. Das ist nicht deine Ebene. Was redest du? Redest du auf der irdischen Ebene die ganze Zeit? Ja, manchmal musst du natürliche Dinge reden. Manchmal musst du auf der irdischen Ebene Dinge reden. Aber redest du die ganze Zeit nur irdische Dinge? Auf welcher Ebene bist du unterwegs? Nach welcher Ebene strebt dein Geist in einer Konversation, wenn du mit jemand redest? Wo strebst du hin? Willst du einfach, bist du damit zufrieden, deinen Smalltalk durchzuhaben über das Wetter und über die politische Situation und über was weiß ich was und über den blöden Nachbarn und was der wieder macht und sonst was? Bist du damit zufrieden? Oder strebt dein Geist nach Höherem? Will dein Geist sich im Geist austauschen? Oder mit Christen jedenfalls? Oder mit Nicht-Christen? Will dein Geist sie auf die Ebene des Geistes hinziehen? Willst du sie nach oben ziehen? Weißt du, das, was du redest, bestimmt die Ebene, auf der du dich bewegst. Amen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir reden auf der Ebene des Geistes. Wenn du dauerhaft auf dieser Ebene sein willst, ist es wichtig, dass du auf der Ebene des Geistes redest. Okay, jetzt zum Schluss noch eine gute Nachricht für dich. Vers 16, der letzte Vers in 1. Korinther 2, heißt es, denn wer hat den Sinn oder das Denken oder den Verstand des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Also das ist die gute Nachricht. Der geistliche Sinn ist in dich eingebaut als Christ. Wenn Jesus in dir lebt, weißt du, dann bist du nicht Fleisch. Du bist schon gar nicht teuflisch. Du bist auch nicht irdisch, sondern du bist Geist. Das heißt, in dich ist ein geistlicher Sinn eingebaut. Und dieser geistliche Sinn, der strebt nach oben. Also du hast ihn, du musst ihm nur die Oberhand lassen. Darum geht's. Lass dem Geist die Oberhand. Und wenn du dem Geist die Oberhand lässt, dann wirst du erleben, dass er frei fließen kann. Lass dem Geist die Oberhand. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sinnt auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn euer Leben ist, oder denn ihr seid gestorben, heißt es zuerst, dem natürlichen Leben nach, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Dort ist euer Leben mit dem Christus in Gott. Sinnt auf das, was droben ist. Denkt über das nach, was droben ist. Streckt euch aus nach dem, was droben ist. Sprecht über das, was droben ist. Ja? Und dieser Sinn Christi in dir wird die Oberhand haben. Amen. Und er wird immer wieder neu die Oberhand bekommen. Und er wird dir Unterscheidung geben. Und er wird dir Klarheit geben. Und er wird in jeder Situation einfach dich führen und leiten und wird dir zeigen, was du zu tun hast. Amen. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Preist den Herrn. Lasst uns aufstehen zum Schluss. Halleluja. Ihr könnt die Ebene noch mal drin lassen, weil wir lassen jetzt gleich drei Ebenen hinter uns. Ja, wir setzen jetzt hier einen göttlichen Aufwärtsstrudel frei. Amen. Eine göttliche Aufwärtsspirale. Und wir lassen die niedrigeren Ebenen hinter uns. Ja, die Ebene des Teufels sowieso, die lassen wir hinter uns. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir durch Jesus Kinder Gottes sind, Herr. Kinder Gottes, Herr, die von Neuem geboren sind, Herr. Du hast gesagt, wer dich aufnimmt, Jesus, dem gibst du die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Und als Kinder Gottes haben wir eingepflanzt bekommen den Sinn Jesu Christi. Und wir danken dir, Herr, dass dieser Sinn Jesu Christi in uns die Oberhand bekommt, Herr, immer wieder neu. Und heute Morgen sind wir hier, um ganz neu zu sagen, der Sinn Christi in uns soll die Oberhand haben. Der Geist Gottes in uns soll die Oberhand haben. Sag mal, der Geist Gottes soll die Oberhand haben in mir. Ich gebe meinem neugeborenen Geist freie Fahrt, freien Raum. Und durch meinen neugeborenen Geist nehme ich alles andere gefangen unter den Gehorsam gegen Christus. Ich erkläre den Teufel für besiegt. Mein Fleisch für gekreuzigt. Lach ihm noch mal kurz hinterher. Weil das, weißt du, manchmal ist es tatsächlich so, dass dir als Christ erscheint dir manchmal das Fleisch mächtiger als der Teufel sogar. Das kann sein. Ja? Da musst du lachen und sagen, hey, größer ist der, der in mir ist, als der in der Welt ist. Amen. Also sag noch mal, ich erachte mein Fleisch für gekreuzigt. Und ich verlasse die natürliche Ebene, die seelische Ebene, die irdische Ebene, um Gemeinschaft zu haben mit dir, Herr, meinem Gott. Ich schaue auf dich und ich danke dir für die Gedanken, die geboren sind. In deinem Herzen. Sie fange ich auf. Heute Morgen. Sprich zu mir, Heiliger Geist. Sprich zu mir deine Gedanken. Deine Gedanken des Sieges. Deine Gedanken der Herrschaft. Deine Gedanken der Liebe. Deine Gedanken der Vollkommenheit. Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, alles, was vollkommen ist, alles, was lobenswert ist, darüber denke ich nach. In Jesu Namen. Das war Philipper 4, Vers 8. Das musst du jetzt nicht nachsprechen, Halleluja. Ich wollte nur sagen, dass es in der Bibel steht, Halleluja. Danke, Jesus. Lobpreisteam kann nach oben kommen, Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Oh, Shakarara. Oder pass auf, nein, wir machen es noch ein bisschen anders. Ihr könnt trotzdem nach oben kommen, aber wir machen es trotzdem anders. Mach mal im Hintergrund die Take Me Further rein, ja. Halleluja, weil Gott möchte uns wirklich heute Morgen, aber weißt du, er möchte uns nicht nur diese anderen Ebenen hinter uns lassen, sondern er möchte uns wirklich auch verbinden mit dieser Ebene der Herrlichkeit, mit dieser Ebene des Geistes. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Ja, streck einfach mal deine Hände aus. Halleluja. Und richte jetzt mal deinen Blick ganz klar aus. Richte ihn auf Jesus aus. So, Jesus ist stärker. Mach noch ein bisschen lauter. Jesus ist stärker. Übrigens auch stärker als alle Angst. Wusstest du, dass Angst auch teuflischen Ursprungs ist? Also manchmal denken wir als Christen, Angst wäre ein Kavaliersdelikt. Ich sage dir, Angst ist dem Ursprung nach teuflisch. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Vater, in dem Namen Jesu Christi nehme ich jetzt Autorität über jeden Geist, Quellgeist der Angst hier in diesem Raum, in Jesu Christi Namen. Ich spüre das gerade so. Jeder Quellgeist der Angst, der dich nachts nicht schlafen lässt oder der auch sonst tagsüber dir Panikattacken gibt oder was auch immer, in Jesu Namen. Ich nehme jetzt Autorität darüber, in der Kraft des Heiligen Geistes, auch über Livestream. Ich nehme Autorität über diese Macht der Angst in deinem Leben. Ich sage jetzt in Jesu Namen, unter unseren Füßen. In Jesu Namen. Oh, Jesus. Oh, das ist gut. Raus hier. Raus, raus. Da, wo Jesus euch hinschickt. Ihr Geister von Angst. Da, wo Jesus euch hinschickt. Raus. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und Vater, ich danke dir, Herr, dass heute Morgen hier Sieg im Raum ist, dass Sieg in der Luft ist, auch Sieg über unser Fleisch. Oh, Jesus. Oh, das Fleisch, egal, weißt du, egal wie es ist. Es kann das sexuelle Fleisch sein, das kann das Fleisch der Ungeduld oder das Fleisch der Wut und des Ärgers sein. Es kann das Fleisch sein, das dir Süchte geben möchte, in welcher Hinsicht auch immer. Oh, wir nehmen Autorität jetzt. Oh, Shikarabasikarararara. Horakamasikarararara. Oh, wir nehmen Autorität jetzt in dem Namen Jesu Christi. Wow, ich spüre das gerade als erstes über alles, was unreine Bilder produzieren will, in dem Namen Jesu Christi. Oh, oh, wir legen die Axt an die Wurzel. Weißt du, wenn du hier bist und du hast vielleicht in der Vergangenheit Pornografie geschaut, vielleicht als Jugendlicher, vielleicht sogar schon als Kind, weißt du, dann geht es besonders tief in die Seele rein. Aber ich sag dir, nichts ist zu schwierig für Jesus. Da ist Sieg, weißt du, und er reißt es raus aus deinem Innersten. Und in dem Namen Jesu Christi sage ich jetzt, ich nehme Autorität. Ich nehme Autorität über Bilder, die abgespeichert sind in der Seele. Ich nehme Autorität über Bilder, auch Bilder von Gewalt, die du vielleicht gesehen hast. Bilder von Missbrauch, was auch immer für Bilder, quälende Bilder. In dem Namen Jesu Christi, ich nehme jetzt Autorität darüber und ich sage, raus jetzt aus deiner Seele. Raus in dem Namen Jesu Christi. Oh, gelöscht von deiner Seele. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und ich nehme Autorität auch über jedes Gefühl von Befriedigung, das abgespeichert ist, in deinem Körper, im Hinblick auf unreine Dinge, sei es sexueller Art oder sei es auch Essen oder sei es auch Alkohol oder sei es Drogen oder was auch immer. Jedes Gefühl der Befriedigung, das damit verbunden ist und das damit etwas in deinen Körper hineingelegt hat, abgespeichert hat, auch mit Nikotin verbunden, wie auch immer. In Jesu Namen, ich nehme jetzt Autorität darüber durch die Kraft des Heiligen Geistes und ich sage jetzt, raus aus deiner Seele. Raus aus deiner Seele. Oh, Jesus, jede Macht von Nikotin, ich breche sie über deinem Körper und ich breche sie über deiner Seele. Jede Macht von Alkohol, ich breche sie über deiner Seele. Ich breche sie über deinem Körper in dem Namen Jesus. Jede Macht von Drogen, ich breche sie. Da, wo es auch so schwer war zu widerstehen, ich breche diese Macht in dem Namen Jesu Christi jetzt über deiner Seele und ich breche diese Macht über deinem Körper in Jesu Christi Namen. Jetzt, sei frei und los. Oh, sei frei und los. Raus aus deiner Seele. Raus aus deinem Körper. Halleluja. Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt brechen wir noch die Macht dieser sexuellen Gedanken, Bilder. Ja, alles, was eben nicht rein ist. Alles, was nicht wohllautend ist. Also, damit sage ich nicht, dass Gott das Begehren deiner Frau oder deines Mannes abtöten will. Ja, wenn du verheiratet bist, das will er nicht abtöten. In Jesu Namen. Verstehst du? So fromm und heilig sind wir nicht, dass wir verheiratet sind und keinen Sex mehr haben. Ja, das gehört in die Ehe, verstehst du? Also auch frigide Geister brechen wir. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, jede Macht der Unreinheit, wie auch immer sie sein mag, jede Macht der Unreinheit, welche Ursache auch immer sie haben mag, in Jesu Namen, wir gehen jetzt dagegen an. Herr, wir brechen diese Macht jetzt in den Zellen. Ich sag raus, jede falsche Prägung der Vergangenheit, jede lügnerische Prägung des Feindes, jedes Bild, das reingekommen ist, jede Handlung, die verübt wurde, die nicht von dir initiiert war, Herr. Herr, wir nehmen jetzt ihre Folgen unter den Gehorsam gegen Christus. Wir brechen ihre Macht jetzt über den Seelen. Wir sagen, raus jetzt die entsprechenden Gefühle. Raus jetzt die entsprechenden Triebe. Raus jetzt die entsprechenden Bilder. In dem Namen Jesu Christi. Raus aus deiner Seele. Raus aus deinem Körper. In Jesu Namen, auch über Livestream. Jetzt raus, raus, raus. Lass es gehen, lass es gehen. Also das muss nicht spektakulär gehen. Also es geht nicht darum, ob du schreist oder was oder immer was, sondern atme es einfach aus. Sag einfach in Jesu Namen Schluss und atme es einfach aus. Halleluja. Alles, was da nicht reingehört, geht jetzt raus. Halleluja. Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, für den Raum der Herrschaft, Herr. Oh, wir danken dir für den Raum der Herrlichkeit. Oh ja, ja, jetzt ist wichtig, dass du loslässt. Jetzt ist wichtig, dass du loslässt. Also du sollst nicht fixiert bleiben. Also wenn da was in deiner Vergangenheit war, lass jetzt los dieses Denken. Ja, ich bin der, dem das passiert ist. Ich bin der, der mal pornografiesüchtig war. Ich bin der mal missbraucht wurde. Ich bin der mal, was weiß ich, Gewalt erlebt hat. Ich bin der. Lass das los jetzt in Jesu Namen und lass dein Geist aufsteigen an himmlische Orte. Halleluja. Und sieh, wer du wirklich bist. Ein herrlicher Sohn, eine herrliche Tochter, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter, ein König, eine Königin, die herrscht und der alles geschenkt ist, was der Vater hat. Jeder geistliche Segen in der himmlischen Welt ist dir geschenkt. Oh, Halleluja. Oh, Jesus. Mach noch ein bisschen lauter. Ja, Shakarada, der Heilige Geist zieht uns hoch. Weißt du, da ist dieser Aufwärtsstrudel. Da ist dieser Aufwärtsstrudel in Richtung Geist. Du entscheidest dich, die Ebene des Fleisches zu verlassen. Du entscheidest dich, auf das zu sinnen, was droben ist. Du entscheidest dich, auch die Ebene, auch alles, weißt du, alles, was in der Vergangenheit kaputt war in deiner Seele oder in deinem Körper. Du entscheidest dich, das zu verlassen. Du entscheidest dich, höher zu gehen. Da, wo es noch nach dir greifen will, wo es noch nach dir picken will, da gehst du einfach höher. Sei wie ein Adler, der höher steigt, der höher geht. Du bist nicht mehr der, dem diese Dinge anhaften. Du bist ein Neuer. Du bist eine Neue. Du bist eine Tochter. Du bist ein Sohn. Du gehörst ihm. Und er gehört dir. Alles gehört dir. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, dass du gerade jetzt, Herr, dass du Seele und Geist scheidest, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du Mark scheidest, Herr. Danke, Herr, dass du Fleisch, dass du Gelenke scheidest, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass es jetzt geschieht, Herr. Herr, dass alles, was ich zu dir gehört, Herr, dass es jetzt abfällt durch die Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Danke, Vater. Danke, Herr, dass es höher geht. Halleluja. Schließ einfach deine Augen und schau auf ihn. Schau auf ihn, schau auf ihn. Schau auf ihn. Weißt du, da ist Leben und Frieden. Im Geist ist Leben und Frieden. Unruhe ist immer auf der Ebene des Fleisches, auf der Ebene des Natürlichen. Auf der Ebene des Geistes ist Leben und Frieden. Er saugt dich hinein in diese Ebene des Lebens und des Friedens. Diese Ebene der Freiheit. Weißt du, da ist vollkommene Freiheit. Freiheit. Halleluja. Alles andere muss ziehen. Alles Unsaubere, alles Unreine. Jetzt raus aus diesem Gebäude. Auf Nimmerwiedersehen in Jesu Namen. Raus aus den Seelen, raus aus den Körpern. Nicht mehr in unserer Mitte. Wir steigen auf. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Heiliger Geist, nimm uns ein, Heiliger Geist. Nimm uns ein, Heiliger Geist. Nimm uns ein, Heiliger Geist. Oh, nimm uns ein. Nimm uns ganz ein, Heiliger Geist. Nimm uns ganz ein, Heiliger Geist. Jesus. Nimm einfach auf. Nimm auf diese Substanz seiner Herrlichkeit. Oh, lass dich bescheinen von seiner Herrlichkeit. Nimm einfach auf. Nimm einfach auf. Nimm einfach auf. Oh, nimm einfach auf. Jesus. Danke. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Einfach möglichst auf, überhaupt zu denken. Schau einfach nur. Schau einfach nur. Verlässt die Ebene des Natürlichen. Schau einfach nur. Alle schauen. Wenn du heute Morgen hier bist, du merkst jetzt einfach in dieser Gegenwart Gottes, du bist dir nicht sicher, ob du tatsächlich ein Kind Gottes bist. bist du deiner Verbindung zum Vater nicht sicher, deiner Verbindung zu Jesus nicht sicher. Die Bibel sagt, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Es gibt im Wesentlichen drei Gründe, warum das so sein kann. Der erste Grund ist, weil du vielleicht noch nie ganz bewusst Jesus dein Leben hingegeben hast. Weil du noch nie bewusst gesagt hast, Jesus sei du der Herr meines Lebens. Weil du ihn noch nie bewusst empfangen hast. Die Bibel sagt, wer ihn aufnimmt, dem gibt er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Wenn dich das betrifft, dann einfach, während wir in der Gegenwart Gottes stehen, darfst du einfach aus deiner Reihe rauskommen und hier nach vorne kommen, weil ich möchte gerne mit dir beten und für dich beten. Du sollst heute hier wirklich gehen, in dieser Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist. Und sonst schaut niemand umher, sondern wir schauen alle auf Jesus. Aber wenn du spürst, ja, diese Verbindung zum Vater steht bei mir nicht. Es kann sein, dass du mal diese Verbindung hattest, dass du mal Jesus aufgenommen hast in deinem Leben. Aber du bist wieder weggekommen von ihm. Du hast nicht in dieser Verbindung gelebt. Du hast vielleicht nur auf der Ebene des Fleisches und des Natürlichen gelebt. Und die Verbindung ist irgendwann unterbrochen. Und heute Morgen ruft der Heilige Geist, dich einen neuen Anfang zu machen. Wenn dich das betrifft, das ist das Zweite. Wenn dich das betrifft, dann darfst du einfach auch ganz schnell hier nach vorne kommen. Wir wollen das zusammen festmachen. Und du gibst einfach hier mit mir, ich helfe dir dabei, einfach dein Leben, Jesus, ganz neu. Ganz neu. Halleluja. Und das Dritte ist, wenn du hier bist und da sind Dinge in deinem Leben, von denen du genau weißt, es sind Sünden in deinem Leben und der Heilige Geist überführt dich gerade jetzt in dieser Gegenwart Gottes. Und du hast Jesus noch nicht dafür um Vergebung gebeten. Du hast sein Blut noch nicht in Anspruch genommen für diese Sünde. Aber sein Blut reinigt dich. Dann ist auch wichtig, dass wir zusammen dieses Gebet sprechen, weil die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn dich das betrifft, dann einfach, während wir einfach alle auf Jesus schauen, auf die Gegenwart Gottes schauen, komm einfach aus deiner Reihe raus, komm einfach hier nach vorne, stell dich einfach hier zu mir her und wir beten einfach zusammen, während alle anderen einfach auf Jesus ausgerichtet sind. Wenn du über Livestream zuschaust, wir nehmen dich mit rein, genau, stell dich einfach hier rüber, ja. Wir nehmen dich einfach mit rein, wenn du über Livestream zuschaust. Wir werden es einfach zusammen festmachen. Und Jesus möchte dir Gewissheit geben. Und Jesus möchte dir Klarheit geben. Und Jesus möchte dich ganz in seine Gegenwart ziehen, ja. Herzlich willkommen. Halleluja. Schön. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ist noch jemand da hier vor Ort? Wie gesagt, jeder, der über Livestream zuschaut. Heute haben wir besonders viele Livestream-Zuschauer, weil viele im Urlaub sind. Halleluja. Weißt du, deswegen, wenn du über Livestream zuschaust, dann komm einfach noch dazu. Kommt einfach darüber am besten. Stellt euch damit dazu. Halleluja. Wir sind in seiner Gegenwart. Wir sind in seiner Herrlichkeit. Das ist ein heiliger Moment. Das ist eine heilige Gegenwart. Halleluja. Jesus ist hier und er möchte dein Leben ganz und gar in seine Hand nehmen. Er möchte dir sein neues Leben geben. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Jetzt machen wir die Musik ein bisschen leiser im Hintergrund. Und ihr hier vorne, ihr dürft einfach auch jetzt alle eure Augen schließen. Und ich möchte einfach mit euch ein Gebet sprechen als erstes, weil wer mit seinem Herzen glaubt, sagt das Wort Gottes, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und mit seinem Mund bekennt, der wird errettet werden. Und deswegen möchte ich einfach, dass ihr mir dieses Bekenntnis nachsprecht. Ja, sagt einfach, Herr Jesus Christus, durch dich komme ich heute zum Vater. Und Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo ich fern von dir gelebt habe, wo ich in Sünde gelebt habe, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich dir nicht vertraut habe. Danke für dein Wort. Danke für das Erlösungswerk von Jesus. Danke, dass dein Wort mir sagt, wenn ich meine Sünde bekenne, dann bist du treu und gerecht, dass du mir die Sünde vergibst und mich reinigst. Heiliger Geist, ich empfange jetzt deine Reinigung. Ich empfange deine Waschung. Und ich empfange diesen Neuanfang. Ich empfange dieses neue Leben, dieses Auferstehungsleben, das in Christus ist. Ich empfange dich, Herr Jesus, als meinen persönlichen Herrn und Erlöser, den Vergeber meiner Sünde, den Reiniger meiner Seele. Ich empfange dich als meinen Herrn. Komm, Heiliger Geist, mach Jesus groß in mir jetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Jetzt segne ich euch, die ihr hier vorne seid. Im Namen Jesus sei gesegnet mit dieser Kraft des neuen Lebens. Oh, sei gesegnet. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, sei gesegnet mit dieser Herrlichkeit des Himmels. Oh, die alles andere einnimmt. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du ein vollkommenes Werk tust, Herr. Ein vollkommenes Werk der Reinigung, Herr. Ein vollkommenes Werk der Erneuerung, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus, für dein Wirken. Ich danke dir für deine Kraft, Herr. Oh, füll deine Tochter in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für diese Tochter Gottes, Herr. Diese Königin in deinem Reich, Herr. Danke, Herr, dass du gerade jetzt sie erhebst, Herr, im Geiste. Herr, nicht aufgrund dessen, was sie getan hat, Herr, sondern aufgrund dessen, was du getan hast, Jesus, für sie. Dein Erlösungsherr. Ja, hier kommt dein Erlöser. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ah, wir preisen dich, Herr. Ah, wir preisen dich, Herr. Danke, Herr, für dein vollkommenes Werk, Herr. Danke, Herr, dass die Verbindung steht, Herr. Danke, Herr, für den Frieden, der höher ist als alle Gedanken, Herr. Oh ja, in Jesu Namen, ich setze über euch all, die hier vorne seid, gerade jetzt diesen Frieden frei, der höher ist als alle Gedanken. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Ja, ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Gnade und Güte. In Seilen der Liebe, sagt der Vater. Du gehörst mir, ich gehöre dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Siehe, ich mache alles neu, sagt Gott. Alles. Halleluja. Alles. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus einen kräftigen Applaus für sein Werk hier. Halleluja. Halleluja. Ihr, die hier vorne seid, hinter euch stehen jetzt noch ganz liebe Mitarbeiter von mir, die noch gerne bereit sind, für euch weiter auch persönlich zu beten. Also dürft ihr euch einfach mal kurz umdrehen und wenn ihr es möchtet, einfach mit ihnen noch in den Nebenraum gehen und einfach mit ihnen noch persönlich sprechen und beten. Und sie schenken euch auch noch was Kleines, geben euch noch was Kleines. Schau, hier ist die Jutta hinter dir, genau. Ui, Vorsicht, haltet sie. Halleluja. Der Geist Gottes ist stark auf ihr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, geben wir Jesus nochmal einen kräftigen Applaus. So wunderbar. Wenn du über Livestream zuschaust und du hast dieses Gebet mitgebetet und es hat dich mit betroffen, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.net und sag uns einfach, dass du dieses Gebet mitgesprochen hast, und dann wollen wir dir einfach auch was Kleines schenken und dir was schicken und einfach mit dir in Kontakt treten. Also, sei einfach so gut und schreib uns diese E-Mail. Ansonsten kommt jetzt die Irina und macht mit uns das Abendmahl. Sorry, Lobpreisteam brauche ich jetzt doch momentan nicht. Ihr dürft euch noch widersetzen. Der Geist hat es doch anders geführt. Aber geben wir mal dem Lobpreisteam einen kräftigen Applaus auf. Halleluja. Danke, Jesus. Aber lasst uns jetzt einfach zum Abendmahl gehen. Halleluja. Durch ihn haben wir, durch seine Erlösungstat, Leben und Frieden bekommen in unserem Leben. Halleluja. Bist du dankbar, dass dein Leben Leben und Frieden ist? Halleluja. Also Johannes 4,8 sagt Johannes, genau. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen oder einzigartig geborenen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben und damit Leben und Frieden. Und das ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Oh, Halleluja, danke Jesus, er hat uns von unserer Schuld befreit. Die Schuld, die uns von ihm getrennt hat. Das Misstrauen, weißt du, jegliches Misstrauen, jegliche Trennung, die wir von ihm gehabt haben. Natürlich Süchte, alles Mögliche, was uns von ihm getrennt hat. Jesus hat es auf sich genommen. Er hat jede Krankheit auf sich genommen. Er hat alle bösen Gedanken auf sich genommen. Er hat alle Ideologien auf sich genommen. Er hat alles auf sich genommen, damit wir frei sein können. Sag mal, damit ich frei sein kann. Und ich ergreife meine Freiheit. Halleluja, weil er ist nicht umsonst gestorben, sondern damit wir frei sind, damit wir nicht mehr unter der Herrschaft der Finsternis sind, damit wir nicht mehr Sklaven, heißt an einer Stelle, der Sünde sind, des Teufels, der Finsternis, sondern damit wir frei sind. Halleluja, als Söhne und Töchter Gottes leben. Und das ist alles durch sein Erlösungswerk. Weißt du, du kannst nie groß genug und zu groß davon denken. Also in alle Ewigkeit werden wir seine Erlösungstat feiern. Es wird nie irgendwas Altes sein, sondern es ist immer das stärkste Werk, das jemals vollbracht wurde auf dieser Welt. Halleluja. Und wir haben darin unsere Freiheit. Und es ist so wunderbar. Es ist wirklich seine Liebe. Er hat uns zuerst geliebt, bevor wir irgendwas für ihn tun konnten. Ja, es sind nicht die Werke, die uns angenehm machen, sondern es ist seine Gnade. Und wir sind durch Glauben gerechtfertigt worden. Halleluja. Oh, es ist so wunderbar. Es heißt in 1. Johannes 2, heißt es, er ist das Opfer für unsere Sünden. Halleluja. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Er ist dieses perfekte Opfer. Dieses Opfer. Es gab kein anderes Opfer. Es musste Gott sein. Ja, Gott hat Propheten geschickt. Er hat viele geschickt, um das Volk immer wieder zurechtzubringen, zu sich zurückzubringen. Aber es hat immer nur kurz geklappt und auch nicht bei allen. Aber dann hat er seinen eigenen Sohn geschickt und er weiß, er hat ihn für dich gegeben. Weißt, wenn du der Einzige wärst, er wäre ans Kreuz für dich gegangen. Also lass uns diese unendliche Liebe erkennen und ergreifen. Halleluja. Und wir wollen ihn heute Morgen wirklich zusammen feiern. Wollen feiern, dass wir befreit sind von Schuld, von Sünde. Weißt du, auch heute, wenn du gemerkt hast, boah, ich bin echt teilweise auf der unteren Ebene oder auf der zweiten Ebene oder wo auch immer vielleicht gewesen, ja, oder auch in sinnlichen Ebene, Fleischesebene oder irdischen Ebene, Einfach Halleluja, das ist Erlösung. Wir müssen nicht da leben. Wir sind dafür nicht bestimmt, haben wir gehört. Ja, als Sohn, Tochter sind wir nicht Gottes, sind wir nicht dafür bestimmt, in diesen Niederungen des Fleisches meist zu leben, sondern wirklich in seinem Geist, von ihm durchdrungen, von ihm gelebt, von ihm gedacht, mit seinen Gedanken ausgestattet. Halleluja. Nicht Sklaven von Gedanken, nicht Sklaven von irgendwelchen Ideologien, nicht Sklaven von Menschen, sondern wirklich, Halleluja, Paulus sagt das, ich bin Sklave von Gott. Aber wenn wir Sklaven von Gott sind, sind wir nicht Marionetten, sondern wir sind die Freisten. Das ist die einzige Freiheit, die es gibt, von ihm abhängig zu sein. Halleluja. Und das ist wirklich das Leben, was er uns geschenkt hat, indem er ans Kreuz gegangen ist. Halleluja. Und wirklich die ganze Finsternis sich auf ihn gestürzt hat. Und ja, Halleluja, damit du frei bist von der Macht der Finsternis. Wirklich auch frei von quälenden Gedanken, frei von Krankheiten, frei von allem möglichen Mist, wirklich, was der Feind sich so überlegt. Und das ist so wunderbar, weil es so frei, um Autorität zu nehmen und dieses Leben der Herrlichkeit, dieses Leben im Geist, eins mit ihm, eins mit Christus, in Christus leben zu können und nicht mehr ein Sklave der Finsternis zu sein. Halleluja, bist du dankbar? Halleluja, Herr, wir danken dir, dass wir nicht mehr Sklaven der Finsternis sind, des Teufels, sondern dass wir deine Kinder sind, deine Söhne und deine Tochter. Und wir wollen heute wirklich dein Werk feiern. Und wir wollen uns, hier gibt es Brot, hier gibt es Wein und Saft. Wir wollen dieses Abendmahl feiern zusammen. Jesus hat gesagt, tut es zu meinem Gedächtnis. Und wie wunderbar ist es, wenn wir das hier zusammen tun können, miteinander ihn feiern können, dieses größte Werk, das größte Liebeswerk, das es jemals gegeben hat und jemals geben wird. Halleluja. Ich ermutige euch, kommt hier vorne hin oder hinten auch, nehmt euch Brot, Matzen haben wir hier und Wein oder Saft und dann bitte noch nicht selber und alleine trinken und essen, sondern das machen wir gemeinsam. Halleluja. Oh, lass uns das Brot, das sein Leib symbolisiert und ist, sein Leib ist, hochhalten. Das heißt in 1. Korinther 11, 29. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch weitergegeben habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, ein Laib Brot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, nehmt hin, dies ist mein Leib, dies tut zu meinem Gedächtnis. Halleluja, Jesus, wir danken dir, dass du dein Leib hingegeben hast. Und wir tun es wirklich zu deinem Gedächtnis. Halleluja, wir danken dir, dass du dich hingegeben hast, aus lauter Liebe zu uns, dass du diesen Preis bezahlt, dass du dich als vollkommenes Opfer hingegeben hast, damit wir frei von der Sünde, frei vom Tod sein können und ewig leben können. Und wir danken wieder dir auch, Herr, dass dein Leib einfach symbolisiert und ja, sagt, Herr, dass wir durch deine Striemen geheilt sind, dass unser Körper, nimm das wirklich für dich. Danke, Herr, dass unser Körper und unsere Seelen geheilt sind. Halleluja, wir sprechen Heilung, Herr, durch deine Striemen sind wir geheilt. Wir ergreifen das. Halleluja. Und wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja, danke, lass es uns essen. Danke, Jesus, danke, dass Heilung jetzt fließt durch unsere Seelen, dass Heilung fließt durch unsere Körper. Danke, Herr. Halleluja. Und lass uns das Blut hochheben, sein Blut. Halleluja. Nach dem Mahl sprach Jesus zu seinen Jüngern und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies trinkt, so oft ihr zusammenkommt, zu meinem Gedächtnis. Halleluja, wir danken dir für dein Blut, das du vergossen hast am Kreuz von Golgatha. Wir danken dir für dein Blut, das die Freiheit von jeder Macht der Finsternis bedeutet, die Freiheit von jeglicher Schuld, von jeglicher Verdammnis auch, von jeglicher wirklich böser Stimme, quälender Stimme der Finsternis. In Jesu Namen, von jedem Symptom. Vater, wir preisen dich von ganzem Herzen. Wir danken dir für deine Liebe, Jesus, dass du das alles auf dich genommen hast, dass wir abgewaschen sind von Schuld, dass der Feind uns nichts mehr, auch was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, vorwerfen kann, sondern Herr, du hast uns vergeben und du hast uns gereinigt und wir stehen rein heute vor dir und geheiligt und befreit. Herr, wir nehmen das in Anspruch und wir preisen und wir feiern dich. Amen. Lasst es uns trinken. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Sag mal, danke, Jesus. Du hast dein Blut für mich vergossen. Du hast dein Körper für mich hingegeben. Du bist geschlachtet worden, damit ich Leben habe und Leben in alle Ewigkeit. Ich werde nie mehr sterben, sondern leben mit dir in alle Ewigkeit und frei von Schuld und jeglicher Sünde und jeglicher Sucht und jeglichem Zwang, jeglicher Ideologie. Danke, Jesus, von ganzem Herzen für Freiheit. Ich erkläre, dass ich frei bin durch dich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vollkommene Freiheit in dir. Amen und Amen.